Der Delfinfreund. Die Fellfreunde waren schon seit Stunden am Strand. Wer baut die besten Sandfiguren? Ich, Rubble. Wer sonst? Gleich hab ich ihn. Nein, ich hab ihn gleich. Zuma und Marshall rannten einem Spielzeugdelfin hinterher. Er war rosa, schwebte an einer langen Schnur in der Luft und hatte sich losgerissen. Aber der kleine Dalmatiner stolperte über einen Liegestuhl und der mit Luft gefüllte Delfin landete auf seinem Kopf. Jetzt hat er dich gefangen. Captain Tolpatsch war unterdessen in seinem Ruderboot aufs Meer hinausgefahren und suchte mit einem Fernglas das Wasser ab. Das Delfinbaby muss hier irgendwo sein, Walli. Ich kann es einfach kaum erwarten, das neugeborene Tierbaby zu sehen. Neben Walli, dem Walross, tauchte ein kleiner Kopf aus dem Wasser. Aber der Captain verstand das Walross nicht. Ich kann den Babydelfin auch nirgends finden. Doch jetzt entdeckte Captain Tolpatsch durch sein Fernglas etwas Rosafarbenes. Ach du heiliger Hering, da ist er ja, unser Babydelfin. Er spielt am Strand. Sowas! Das Delfinbaby kann fliegen. Ah, es ist nur ein Wasserspielzeug. Walli zeigte mit seiner Flosse auf den kleinen Delfin neben sich. Und nun wurde Captain Tolpatsch endlich aufmerksam. Walli, beweg dich nicht. Halt die Flossen still. Das Delfinbaby ist direkt neben dir. Und es tobte vergnügt im Wasser herum. Das ist wirklich ein süßer, aufgeweckter, total verspielter kleiner Kerl. Ein Schwarm Wildgänse flog vorbei und sofort schwamm der kleine Delfin hinterher. Oh je, der schwimmt flussaufwärts. Das ist nicht gut. Der Fluss ist nicht tief genug für Delfine. Wir müssen ihn da rausholen, bevor er stecken bleibt. Das war ganz klar ein Fall für die Paw Patrol. Hallo, Captain Tolpatsch. Hallo, Delfin. Das Ryder-Baby ist flussaufwärts geschwommen. Hallo, Ryder. Das Delfinbaby ist flussaufwärts geschwommen. Wir haben ein Delfinbaby? Ja, und es könnte zwischen den Felsen stecken bleiben. Das Wasser ist zu flach. Keine Sorge, Captain. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Wir retten den kleinen Delfin. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns! Als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken, rannten die Fellfreunde gerade ihrem Spielzeugdelfin hinterher. Hab ihn gleich! Ich hab ihn gleich! Sky schnappte sich die Schnur und zog den Delfin hinter sich her Richtung Zentrale. Ja! Marshall war mal wieder der Letzte. Ja. Wartet auf mich! Er beeilte sich so sehr, dass er gegen den Delfin prallte und zurückgeschleudert wurde. Dann schlossen sich die Türen des gläsernen Fahrstuhls und er setzte sich in Bewegung. Auf dem Weg nach oben machten sich die Fellfreunde einsatzbereit. Sie waren so bei der Sache, dass sie gar nicht bemerkten, dass einer von ihnen fehlte. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Marshall? Der kletterte gerade schnaufend die Stange hinauf, an der Ryder sonst immer hinunterrutschte. Der Delfin hat sich wohl vorgedrängelt, was? Schnell schlüpfte nun auch Marshall in seinen Einsatzanzug und stellte sich neben den anderen auf. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Captain Tolpatsch hat angerufen, es gibt ein Problem. Meint er damit das Gegrummel in meinem Bauch vorhin? Keine Sorge. Ich glaube, ich hatte nur Hunger. Ein kleines Delfinbaby braucht unsere Hilfe. Es hat sich verirrt und jetzt schwimmt es flussaufwärts. Das Wasser ist dort nicht tief genug und es könnte zwischen den Felsen stecken bleiben. Zuma, ich brauche dich und dein Luftkissenboot, um den Delfin wieder zurück ins Meer zu bringen. Ab ins Wasser! Chase, du müsstest dein Netz über den Fluss spannen. Dann kann der Delfin nicht weiter flussaufwärts schwimmen. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der Stange hinüber und Chase und Zuma zu der großen Rutsche in der anderen Ecke des Raumes. Im Nu waren sie bei ihren Fahrzeugen unten im Erdgeschoss und machten sie startklar. Es konnte losgehen. Ryder fuhr auf seinem roten Quad vorne weg. Das Polizeiauto mit Chase und Zuma in seinem Luftkissenboot waren dicht hinter ihm. Unten am Strand trennten sie sich. Chase raste über den Sand, während Zuma und Ryder direkt auf das Wasser zusteuerten. Rettungsweste aufblasen! Unter Ryders Quad erschienen Kufen. Und schon sausten er und der kleine Labrador nebeneinander über die Wellen. Bis zu der Stelle, wo sich ein kleiner Fluss ins Landesinnere schlängelte. Chase, fahr am Fluss entlang und halt das Delfinbaby auf. Bin schon unterwegs. Es dauerte nicht lange, bis der Polizeihund den Ort gefunden hatte, den Ryder meinte. Dort war das Wasser sehr flach und es staute sich zwischen dicken Felsen. Ruff, ruff, Netz! Das Netz, das zu seiner Ausrüstung gehörte, sauste durch die Luft und blieb über dem Fluss zwischen zwei Bäumen hängen, die rechts und links am Ufer standen. Da kam jetzt niemand mehr durch. Das war's, Ryder. Das Netz hängt. Der kleine Delfin kann nicht weiter flussaufwärts schwimmen. Gut gemacht, Chase. Langsam fuhren Ryder und Zuma den Fluss hinauf. Ryder, ich sehe das Delfinbaby nirgendwo. Ich auch nicht. Dafür hatte der kleine Delfin sie entdeckt. Und blies Zuma übermütig eine Ladung Wasser ins Gesicht. Wir haben es gefunden. Na komm, Baby-Delfin. Zurück mit dir in die Bucht, wo du hingehörst. Deine Eltern machen sich schon Sorgen. Das Delfin-Baby tauchte unter. Wo ist es denn jetzt? Schwimm nicht wieder weg. Zuma wurde zum zweiten Mal klitschnass. Hast du gehört? Aber das Delfin-Baby wollte nicht hören, sondern Spaß haben. Ich weiß nicht, wie wir den kleinen Delfin zurück ins Meer kriegen sollen. Ich auch nicht. Der kleine Kerl will immer nur spielen. Er braucht einen Spielkameraden. Und da fällt mir doch euer aufblasbarer Delfin ein. Vielleicht würde das Delfin-Baby dem Spielzeug hinterher schwimmen. Ja, probieren wir es. Aber sie mussten sich beeilen. Ryder, das Delfin-Baby ist hier. Aber es schwimmt in sehr flachem Wasser und hier sind so viele Felsen. Beeilt euch, bevor es stecken bleibt. Keine Sorge, Chase. Die Helfer auf vier Pfoten kommen. Marshall, Rocky, Sky und Rubble spielten vor der Einsatzzentrale fangen, seit ihre Freunde aufgebrochen waren. Du kriegst mich nicht! Ach nein! Aber die kleine Bulldogge blieb unter einem Baumstamm stecken. Oh nein! Ich stecke fest! So, ich hab dich! Der Chip an Skys Halsband begann zu blinken. Sky! Ja, Ryder, was ist los? Du musst mit dem Spielzeugdelfin runter zum Fluss fliegen, aber schnell! Ja, mach ich! Aber wo ist der Spielzeugdelfin? Alle schauten sich aufgeregt um, auch Rubble, der sich befreit hatte. Den habe ich das letzte Mal gesehen, als er den Feuerwehrhelm von Marshall aufhatte. Helft ihr mir suchen? Er muss doch irgendwo sein. Gemeinsam sausten sie los und sie sahen wirklich überall nach. In Eimern. Hier drin ist er nicht. Und in Truhen. In der Kiste ist er auch nicht. Vielleicht ist er da drin. Rocky kramte in seinem Recycling-LKW, fand aber erstmal nur einen Schrubber und einen ausgehöhlten Kürbis, die beide auf Marshalls Kopf landeten. Du siehst aber lustig aus, Marshall. Aber Rocky entdeckte noch etwas anderes. Ich hab ihn. Er zog den rosafarbenen Spielzeugdelfin aus dem LKW. Aber der platzte und verlor seine ganze Luft. Oh, weia. Er ist kaputt. Ryder, ich habe den Spielzeugdelfin gerade gefunden, aber es ist etwas Dummes passiert. Aha, was denn? Er hat ein Loch. Aber das ist doch gar nicht schlimm. Du holst dein Werkzeug, klebst das Loch zu und dann pumpst du ihn wieder auf. Rocky rockt! Wir können den Spielzeugdelfin retten. Ja, und wir machen ihn größer und stärker. Wir pumpen ihn einfach noch mehr auf. Klebstoff! Rocky verteilte den Kleber rund um das Loch herum und dann klebte Rubble sorgfältig ein Stück Stoff darüber. Das Loch war wieder dicht. Super schnell geschafft. Ja, jetzt müssen wir ihn nur noch aufpumpen. Ich hol schnell die Luftpumpe. Im Nu war der Delfin wieder voller Luft und so groß wie vorher. Nur noch einmal pumpen. Fertig. Wir haben es geschafft. Juhu! Ja, das ist ein Flugdelfin. Sky schnappte sich den Delfin und befestigte ihn an ihrem Hubschrauber. Kurze Zeit später war sie bereits in der Luft und nahm Kurs auf den Fluss. Direkt über Ryder und Zuma warf sie den Delfin ab. Gut gemacht. Flieg zur Bucht. Vielleicht siehst du die Familie von dem Delfin. Bin schon unterwegs. Ryder holte die Leine des Delfins aus dem Wasser und zog ihn zu Zuma hinüber. Ich mach den Spielzeugdelfin an deinem Boot fest. Bootsleine raus. So, fertig. Jetzt probieren wir es mal. Ryder und Zuma machten Kehrt und fuhren Seite an Seite zurück zur Bucht. Den Spielzeugdelfin zogen sie einfach hinter sich her. Und Es funktionierte. Das Kleine schwimmt hinter uns her. Ja, es ist froh, dass es einen Delfinfreund zum Spielen hat. Sky war bereits in der Bucht angekommen. Sky, hast du die Eltern entdeckt? Ja, ich habe die ganze Delfinfamilie gefunden. Da bin ich aber froh. Gleich haben wir das Delfinbaby und seinen neuen Freund aus dem Fluss gelockt. Doch so leicht wurde es nicht. Das Delfinbaby tauchte ab. Wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Ryder, wir haben es schon wieder verloren. Und sprang direkt vor dem Luftkissenboot wieder aus dem Wasser. Erschrocken riss Zuma das Steuer herum. Das Boot legte sich auf die Seite und raste auf eine Boje zu. Der Labrador wurde hinausgeschleudert und landete auf dem Rücken des Spielzeugdelfins, der immer noch hinten am Boot festgebunden war. Ryder, du musst mir helfen! Ich bin gleich da, halt dich fest! Das versuche ich ja! Schnell lenkte Ryder sein Quad neben das Luftkissenboot und stellte die automatische Steuerung ein. Mein Wasserquad muss jetzt alleine fahren. Er schwang sich hinüber und brachte beide Boote in flacheres Wasser. Puh, danke, Ryder. Das hast du gut gemacht. Du auch, Zuma. Sie tauschten wieder die Plätze. Dann fuhren sie zurück in die Bucht. Das war ein total aufregender Einsatz, oder? Und jetzt wissen wir, dass alle Kinder gerne spielen. Sogar Delfinkinder. Die Delfinfamilie war überglücklich, als sie den kleinen Delfin neben Ryder und Zuma entdeckten und schwammen ihm aufgeregt entgegen. Super gemacht, Freunde. Der Delfin ist in Sicherheit und die Familie ist endlich wieder zusammen. Auch Captain Tollpatsch hatte das Wiedersehen beobachtet. Das heißt Danke in Delfinisch. Na, wenn das so ist. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein. Reicht. Die Delfine nahmen das Delfinbaby in die Mitte und schwammen aufs offene Meer hinaus. Captain Tollpatsch griff nach seinem Fernglas. Wonach hältst du denn jetzt Ausschau? Nach Walen. Eine ganze Walfamilie ist auf dem Weg in den Süden. Walli, das Walross, zeigte mit einer Flosse zur Seite, wo sich gerade ein großer Wal aus dem Wasser hob. Aber der Captain verstand das Walross wieder nicht. Ich hab auch noch nichts entdeckt, Walli. Walli schlug sich die Flosse vor die Stirn. Na, dann drück ich dir die Daumen, Captain Tollpatsch. Viel Spaß beim Walesuchen. Ryder und Zuma machten sich auf den Rückweg. Und als sie den Strand erreichten, warteten die anderen schon auf sie. Einer nach dem anderen sprang auf den Rücken des Spielzeugdelfins und ließ sich von Ryder und seinem Quad über die Wellen ziehen. Hilfe, ich werde nass! Sogar Rocky, der ja eigentlich wasserscheu war. Aber selbst er fuhr eine Runde nach der anderen. Bis die Sonne unterging. Oh!